du Scheiße. Was eine Hütte. Mann, wie sieht's hier aus? Tja, lang keiner mehr hier gewesen, was? Oh je. Brüttel. Irgendwas läuft. Nachdem der Vorbesitzer verschwunden war, stand die Hütte ja längere Zeit leer. Angeblich ist er mit einem umgebauten Kutter und einer Stoffpuppe aufs offene Meer hinausgefahren. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Man munkelt, er wäre in einem Sturm havariert, nachdem Motor und Steuerung ausgefallen waren. Das soll irgendwo südlich von Guam gewesen sein. Seitdem stand die verwahrloste Hütte hier leer und ich konnte die quasi für ein Apfel und ein Ei erstehen. Ziemlich verwunderlich, dass das hier alles noch so ist, wie es verlassen wurde. Besonders das Studio. Irgendwann hatte der Stromanbieter hier abgeschaltet. Verständlich, wenn Rechnungen nicht bezahlt wurden. Aber jetzt bin ich ja da und der Strom auch und... Don't drop the bass. Meine Meinung steht fest, bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen. Ja, interessant. Und recht ruhig. Was haben wir denn hier? Staubig. Strom? Ist ja da, das wissen wir. Rechner. Wollen wir doch mal gucken, was er sagt. Er läuft an. Boah, was ein Staub. Die Monitore starten. Windows 10. So, so. Irgendwo muss auch das Mischpult angehen. Tja, hier vielleicht. Ja, geil. Alles leuchtet so schön bunt hier. Okay. Eine Menge Tasten, Potis, Schieber. Mike, Augst, Ext. 1111, Test. Das rote Licht leuchtet und die V-Meter schlagen aus. Mike 2. Es gibt doch einen Pegel. Vielleicht werde ich sogar aufgezeichnet. Mal sehen, was der Computer so hergibt. Ordner, wer hätte es gedacht? Audio. Hintergrund. Rohdaten. Endfassung. Okay, Endfassung. Die nehmen wir mal. Lauter Audio-Files. KD1. KD2. KD3. KD49. Ende. Da kann man bestimmt mal reinhören. Nehmen wir doch mal 49. Warnung. Episoden dieses Podcasts können irritierende oder ablenkende Hintergrundgeräusche enthalten. Der DJ. Willkommen. Der DJ, nicht der DJ. Seite. Naja. Der Dosensucher. Irgendwas ist ja immer, ne? Heute ist die Episode 49. Ja. Geocacher und Stand ja auch dran. Ein niemals versiegender Quell der Inspiration. Und ein Korb mit darunter geklebten Probenbehältern oder hohle Schrauben. Nichts klick, könnte klick, nicht... Nee. Dann ja, wir mal sehen, ob also wir ich weiß auch nicht. Können. Erzählt ja eine ganze Menge, der Junge, aber... Okay. Was ist denn hier am Schluss? Gehen wir doch mal... zum Schluss. Hat die Bergung des Caches im Marianengraben bereits begonnen. Ah. Doch hört selbst. Das ist ja nur blöd. Das ist nicht blöd, das ist eine Katastrophe. Du meinst für die Umwelt? Naja, für die auch. Tja, das hast du tatsächlich verdaddelt. Wieso ich? Die Rolle ist nach meinen Vorgaben vom Hersteller konfektioniert und gekauft. So, mit Lasten- und Pflichtenheft. Ja, mit Lasten- und Pflichtenheft. Und da hast du genaue Vorgaben zur Zugentlastung gemacht und wie viele Windungen am Ende sicher auf der Rolle verbleiben müssen, damit das Gewicht des Kabels getragen wird. Nun ja. Wohl eher nicht, denn sonst hättest du jetzt nicht den Verlust des Kabels zu beklagen, welches bestenfalls auf den Meeresgrund sinkt, aber mutmaßlich eher von Strömungen getrieben, in unbestimmten Wassertiefen umherwedelt, Schlingen bildet. Aber irgendwas scheint ja dann nicht in Ordnung zu sein. Naja, gut. Schlimmstenfalls als Megaknäuel um irgendeinen Schiffspropeller. Zum Beispiel den eines Supertankers oder Megacontainerschiffs, welches dann manövrierunfähig irgendwo havariert und eine Umweltkatastrophe auslöst. Und was sollen wir jetzt machen? Nach Hause fahren? Den FTF kannst du ja jetzt knicken. Nach Hause fahren? Ja. Und egal. Schauen wir mal woanders hin. Okay, Rohdaten. Automatisierung, Eingang. Ordner 1 bis 49. Macht ja Sinn. 49 Folgen, 49 Ordner. Automatisierung. Das sind alles Skripte. Das hier extrahiert zum Beispiel den Dateinamen aus einer Datei und erzeugt einen Ordner. Dann kopiert es die Datei dort hinein und schickt sie durch ein Audioprogramm und sendet das Ergebnis an eine Adresse ins Internet. Aber nur, wenn sie eine bestimmte Endung hat und im Eingangsordner liegt. Das Skript startet alle 24 Stunden. Ach guck, im Eingangsordner liegt ja noch eine Datei. 050-roh.war. War? Kenne ich nicht. Das Skript hätte WAF erwartet. Benenne ich es halt um. Nein. Stopp. Erst kopiere ich die Datei in ein anderes Verzeichnis und dann benenne ich sie um. Dann sollte das Skript nicht greifen und es geht auch nichts kaputt. So. 050-roh.waf. Und klick. Der Media Player geht auf. Es ist ein WAV-File. Sind uns auf der Heimreise. Sind aber in einen schweren Sturm geraten. Wir treiben manövrierunfähig in der See. TJ versucht, den Propeller frei zu bekommen. Aber wir haben Windstärke 10. Hoffentlich säuft er nicht ab. Es ist das Kabel. Als er über Bord ging, hat es sich irgendwo verfangen. Am Ruder. Was weiß ich. Wir haben es nicht gemerkt und mitgeschleppt. Dann kam der Sturm. Irgendwie hat es sich an dem Propeller verfangen. Als das Knäuel zu groß war, hat es den Propeller blockiert. Die Antriebswelle hielt es nicht aus und der Überlastsplint ist gebrochen. Dabei hat sich was verkeilt. Und solange die Welle nicht frei ist, kriegen wir den Motor nicht an den Start. Und ohne Motor keine Pumpen. Ich hab's ja geahnt. Und das Kabel, das kann man nicht einfach schneiden. Die Fasern sind so fein. Da hilft keine Zange. TJ muss es Windung für Windung mit einer Blechschere trennen. Bei dem Seegang. Wenn er den Propeller lösen könnte. Aber er kommt so nicht an die Schrauben. Wasser, die Pumpen laufen nicht. Es ist ein Hexenkessel da draußen, in dem er da arbeitet. Verdammt, Junge, mal hin. Das Boot wird sich ohne Pumpen nicht mehr lange halten. TJ! TJ! Ah, eine Hand, ein Arm. Es Stückchen geht noch. Aber sieht böse aus. Da das Seil. Die Schlinge ist leer. TJ! TJ! Er ist weg. Das kann er nicht. TJ! Vorbei. Wir werden sie schaffen. Mayday! Mayday! Koordinaten Nord 11,297450 Ost 141,983 859 Kutter in Seenot, Mann über Bord! Ich muss das senden, einfach nur